Denise war zu Fuße gekommen. Bei dem Anblick dieses Ladens, dieses ihr riesig erscheinenden Hauses, das sie plötzlich vor sich sah, fühlte sie ihr Herz beklommen, und sie stand regungslos da, staunend, gefesselt, alles um sich her vergessend. Da war im Freien, dicht über dem Trottoir, eine Menge billiger Waren aufgehäuft. Lockmittel in der Eingangstür, Gelegenheitskäufe, welche die Kunden im Vorbeigehen festhielten. Und im Erdgeschoss waren in den Regalen und auf den Ladentafeln inmitten einer Menge von Stoffresten Wollwaren aller Art aufgehäuft, die zu Spottpreisen verkauft wurden. Denise sah eine Tartanelle für 45 Centimes, Boas von amerikanischem Nerz für einen Franc und Fausthandschuhe für 5 Sous. Es war eine riesige Warenauslage. Das Lager schien zu platzen und seinen Überfluss auf die Gasse zu schütten. Zwei allegorische Figuren, die lachende Frauengestalten mit entblößtem, nach rückwärts gebeugtem Nacken darstellten, entrollten die Inschrift »Zum Paradies der Damen«. Ich bin gelernte Verkäuferin, seit 5 Jahren an der Kasse. Ich war lange sehr krank, hatte eine Brustamputation und wollte unbedingt wieder arbeiten. Arbeit hilft doch am besten über alles weg. Ich bin glücklich, wenn ich morgens aufstehen kann und zur Arbeit gehen kann. Und dann, wenn ich so meine Kasse sehe, wenn ich nach oben komme, denke ich, ja, hier ist mein Platz, hier bin ich zu Hause. Ich bin morgens um 6 Uhr. Dann gehe ich ins Bad, dusche mich, spiele ein bisschen mit meiner Katze. Sie führt mich zum Eisschrank und dann futtern wir beide. Und dann ziehe ich mich langsam an, schminke mich und dann gehe ich so um 7:45 los, fahre ich los. Und um 8:45 muss ich auf der Etage sein. Und das ist dann für sich sehr streng bei uns. Ja. Mein Name ist Yvette, ich arbeite in der Parfümerie. Mein Tagesablauf fängt früh morgen um 6:30. Stehe ich auf, mache ich mich schön, denke ich mir nun runter. Ich muss im Geschäft im Abteil um 8:55 sein. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr. Dann stehe ich auf, wasche mich, putze mir die Zähne, schmink mich, mache mir eine Tasse Kaffee. Frühstücken tue ich nicht, setze mich in mein Auto und fahre ins Kaufhaus. Dann komme ich an, dann begrüße ich erstmal meine Kollegin. Dann wird sich umgezogen, kurz guten Tag gesagt, dann müssen sie auch schon rennen, die ganzen Kästen mit den Ringen, Armbändern, Ketten rausstellen. Das muss alles wahnsinnig schnell gehen, weil ja die ersten Kunden schon kurz nach 9 vorm Ladentisch stehen. Sie wissen, das Kaufhaus macht um 9 Uhr auf. Dann sind sie zum Teil noch mit dem Einräumen beschäftigt, dann müssen sie schon den ersten Kunden bedienen. Die so früh kurz nach 9 kommen, haben es natürlich furchtbar eilig, weil das auch meistens Leute sind, die noch vor ihrem Dienstantritt kommen, nicht? Na, und dann fängt's an, dann fangen sie an zu verkaufen, dann wollen die Ketten, Armbänder, Ringe, dann müssen sie vorzeigen, bitteschön, und naja, und beim Schmuck, das ist so eine Sache, da kann man sich nicht in 5 Minuten entscheiden, nicht? Frühmorgens ist mein erster Arbeitstag, wenn ich aufstehe, dann setze ich erstmal eine Kaffeemaschine im Gang. Dann wasche ich mich, rasiere mich, käme mich, wenn ich fertig bin, dann trinke ich die erste Tasse Kaffee und dann ziehe ich mich an und rauche dabei. Und anschließend, dann mache ich die Betten fertig und dann gucke ich, ob alles ordentlich ist. Ein Glück, meine Mutter kommt ja einmal, zweimal, manchmal auch dreimal in der Woche, wie sie Lust hat, der Schlüssel, dann macht die mir alles noch ein bisschen sauber, denn das, dafür bin ich nun gar nicht. Ich mache mir schon eine größte Teil, hauptsächlich macht mir unten, ich mache mir lieber oben. Der beginnt morgens um 7:30, indem ich hier losfahre. Der Weg zur Firma ist ca. 25 Minuten bis 30 Minuten, je nach Stadtverkehr. Und dann geht es volles Rohr los. Ca. 7:50 bis 8 Uhr geht es los, indem wir eben den Tagesbericht, die Tageszeitungen durchlesen. Geht weiter mit kurzer Einteilung, Kurzbesprechung mit der Sekretärin, was angelaufen ist, vom Vortage noch, und was per sofort zu erledigen ist. Um 10:30 eine großangelegte mit allen Verantwortlichen, eine Postbesprechung, dann geht es weiter mit den Einteilungen, wiederum mit der Sekretärin, weitere Einteilungen für den Tag. Tagesbeginn früh für mich um 5:30 aufstehen. Da mache ich Frühstück für meine Familie, Und dann wasche ich mich, ziehe mich an und mache den Kleinen dann fertig, frühstücke mit ihnen noch schnell nochmal nach. Dann bringe ich ihn in den Kindergarten. Dann muss ich kurz vor 7 raus aus dem Haus, dass ich um 7:30 den Zug bekomme. Praktisch mit dem Knoblauch-Express. Von dort aus muss ich kurz vor 8 im Geschäft sein. Wenn ich im Geschäft bin, dann muss ich unten, da ich in Einkaufshaus beschäftigt bin, eine Nummer abnehmen. Dann die Nummer, dann gehe ich nach oben, ziehe meinen frischen Kittel an und dann beginnt für mich die Arbeit. Da ich in der Obstabteilung beschäftigt bin in der City, ist es ein sehr interessanter Beruf. Aus 22 Ländern der Erde bekommen wir die Ware, also praktisch rund um den Erdball. Na, wir müssen unsere Kassen sauber machen und saubere Handtücher hinbringen und vor allen Dingen das Geld runterholen und den Sorter einstellen. Das ist der Geldrausgeber. Als Denise, die gerade an diesem Montag in das Geschäft eintreten sollte, an diesem Morgen um 8 Uhr durch den orientalischen Salon kam, war sie überrascht stehen geblieben. Sie erkannte den Eingang des Magazins nicht wieder, und der Haremschmuck an der Pforte verwirrte sie noch mehr. Nachdem ein Ladenbursche sie in die Mansarden hinaufgeführt und sie dort den Händen der Madame Cabin übergeben, die mit der Reinigung und Überwachung der Stuben betraut war, wies ihr diese Nummer 7 an, wohin man bereits ihren Koffer gebracht hatte. Es war eine schmale Dachkammer mit einem auf das Dach sich öffnenden kleinen Schiebfenster, in der sich ein kleines Bett, ein Schrank von Nussbaumholz, ein Toilettentisch und zwei Stühle befanden. 20 ähnliche Kammern lagen längs eines gelb gestrichenen Korridors, der an einen Klostergang erinnerte, und von den im Hause angestellten 35 Fräuleins schliefen hier die 20, die in Paris keine Angehörigen hatten, während die 15 übrigen auswärts wohnten, bei Tanten oder Basen. Denise zog sofort ihr dünnes Wollkleid aus, das durch das viele Bürsten fadenscheinig geworden und an den Ärmeln auch ausgebessert war. Das einzige, das sie von Valogne mitgebracht hatte. Dann legte sie die Uniform ihrer Abteilung an. Ein schwarzes Seidenkleid, das für sie hergerichtet worden und das auf dem Bett bereit lag. Das Kleid war noch ein wenig zu groß für sie, über der Brust zu weit, doch in ihrer Erregung beeilte sie sich so, dass sie sich bei solchen koketten Einzelheiten nicht aufhielt. Sie hatte noch nie in ihrem Leben Seide getragen. Als sie hinabstieg, in ihrer festtäglichen Kleidung, sich sehr unbehaglich fühlend, betrachtete sie den Glanz der Robe und schämte sich fast, als sie das Rauschen des Stoffes vernahm. Mein Kittel bekomme ich normalerweise von das Geschäft zugeteilt. Und zwar sehr wenig. Alle 3-4 Jahre 2 Stück, die wir selber waschen müssen und bügeln müssen. Es gibt dafür auch kein Handgeld oder Waschgeld, wie man es so nennt, sondern müssen wir selbst bezahlen. Das zum Selbstkassieren ausgewählte Personal. Dessen es sich durch strikte Befolgung der Bestimmungen will nicht erweist. Bom, zu belassen, dass die Bestimmungen nicht korrekt einhält. Deshalb wir gegen die Anweisungen verstößt, gefährdet seine Stellung. Wer gegen die Anweisungen verstößt, gefährdet seine Stellung. Wer gegen die Anweisungen verstößt, gefährdet seine Stellung. Wer gegen die Anweisungen verstößt, gefährdet seine Stellung. Wer gegen die Anweisungen verstößt. 33, bitte. Also ich bin Substitut. Und wir haben ungefähr so, na, Durchschnitt 60 Frauen, kann man sagen, nicht im Allgemeinen. Und die erste Aufgabe ist ja, früh morgens das Personal einzuteilen, weil welche fehlen, frei oder krank sind, nicht? Und wenn man das früh morgens gemacht hat, dann klappt das auch alles. Mitunter gibt es auch welche, die werden am Tag krank oder mit ihnen schlecht, nicht? Dann muss man wieder einspringen für diejenigen oder versuchen, da jemanden wegzuholen. Jeder soll seine Tischzeit bekommen. Dann gibt es auch welche, die wollen das nicht machen, das kann ich nicht. Und sie haben ja sehr viele Hausfrauen hauptsächlich, nicht? Auch die Kinder haben. Viele gehen dann wieder nach Hause schon oder nur halbtags. Sonst wollen sie überhaupt nicht mehr arbeiten. Wir haben sehr viele ungelernte Kräfte. Und wer es mal nicht gelernt hat, der wird es auch nicht begreifen. Es gibt ja Leute, die haben Interesse dran, das merkt man sofort. Und dann setzt man dementsprechend die Position sie ein. Aber es gibt welche, die machen die ersten Tage sehr gut. Und wenn sie erstmal merken, sie haben ihren Vertrag, dann fangen sie an, entweder krank zu machen oder vernachlässigen ihre Arbeit. Und dann denken sie doch, Gott, lass doch die andere das machen. Und die sind, vorher waren sie so ruhig, friedlich und nachher werden sie so ausgebufft. Also ab und zu brauchen sie mal einen Stoß. Ich bin angestellt worden vor ein paar Jahren mit einem Stundenlohn von 1,90 €. Ich arbeite an verschiedenen Gundel. Wir müssen nicht nur verkaufen, nicht nur auffüllen. Wir müssen Kassen machen. Wir müssen Ware anpreisen, beraten, einpacken und die Kasse muss auch noch stimmen. Zum Glück haben wir auch manchmal nett und lieben Kundin. Aber im Großen und Ganzen benehmen sie sich, wissen sie, wie soll ich das sagen, wie Rhinoceros. Es ist mir schon passiert, dass wir am langen Sonnabend 6:10 noch ein Stück Seil für 98 Pfennig einpacken mussten mit Schleif. Auch bei größter Arbeit sind Kunden alle nett zu mir. Ich verstehe gar nicht, dass meine Kollegen oft so klagen und stöhnen über die Kunden. Manchen Kunden konnte ich direkt den Hals umdrehen, mit Vergnügen und ohne zu zucken. Es gibt sehr nette Kunden. Ich finde, es liegt auch viel am Verkäufer selbst. Wenn man nett zum Kunden ist, ist der Kunde auch nett. Es gibt ja auch Leute, die Streit suchen und anfangen. Wenn man da ganz geschickt ist, dann wird man immer höflicher. Und zum Schluss geht der Kunde raus und er wird nicht ein böses Wort mehr sagen. Dann kommt er auch wieder zurück oder kommt nächsten Tag wieder und sagt, na, mit denen kannst du es nicht machen. Na, selbstverständlich kommen auch Kunden mit Reklamationen dann zu uns. Was machen wir mit den Kunden? Dafür haben wir eine eigene Kundendienstabteilung, einen Kundendienstleiter. Und wenn es ganz gravierende Kunden ist, die sich auch von dem nicht abwimmeln lassen wollen, die unbedingt die Geschäftsleitung sehen wollen, wo sind die denn hinter den verschlossenen Türen? Diese. Und dann stellen sie mit einmal fest, meine Güte nochmal, die Türen sind ja hier auf. Wie kommt das denn? Sowas haben sie noch nicht kennengelernt. Und dann dürfen die sogar Platz nehmen und dann werden die sogar angehört. Und dann bekommen die sogar eine Tasse Kaffee angeboten. Das ist dann unfassbar. Das können die gar nicht glauben. Und dann gehen die mit einem Shake-Hands unter Umständen sogar noch mit einem Blumenstrauß wieder raus. So wird das gemacht. Ich wechsle praktisch fast jede Woche, manchmal zweimal das Warenhaus. Und das gefällt mir auch sehr gut, aus dem einfachen Grunde, weil ich das nicht lieber an einer Stelle zu arbeiten. Außerdem wechsle ich auch sehr oft die Artikel. Und da muss ich mich natürlich nach den Firmen richten, wo sie ihre Artikel verkaufen wollen und dafür Propaganda machen. Die Propagandistinnen tun den ganzen Tag nichts. Sie verkaufen nur ihr Präparat, was man verstehen kann, denn sie kriegen Prozenten. Außerdem hat man nicht immer ein angenehmes Arbeitsklima in den Warenhäusern mit den festangestellten Verkäuferinnen, weil sie jetzt irgendwie etwas neidisch sind. Wir verdienen mehr. Wir haben eine gelockerte Arbeitszeit als die festangestellten Verkäuferinnen. Und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb ich mich nicht gerne fest anstellen lassen möchte. 69, bitte. Die Einsamkundinnen nennt. Das sind diejenigen, die abends kommen oder ganz früh aufstehen. Sie wollen unter Menschen sein, die suchen die Wärme, sie brauchen ein liebes Wort, sie wollen unterhalten werden. Aber leider zu der Berufszeit geht es ja gar nicht, dass man sich mit diesen Kunden hinstellt und unterhält. Und dann denken sie, man ist unhöflich. Also normalerweise möchte ich behaupten, sind mir Männer angenehmere Kunden als Frauen. Sie sind wesentlich freundlicher und ansprechbarer. Oder auch vielleicht Ehepaare. Aber manchmal so ältere Frauen alleine sind sehr unhöflich und sehr unfreundlich und machen uns das Leben oft sehr schwer. Der Unterschied zwischen einer normalen Verkäuferin und uns liegt auch schon mal darin, dass wir eine etwas, ich will nicht gerade sagen gepflegtere Sprache, aber eine gepflegtere Umgangsform haben müssen. Wir werden mitunter auch von unseren Firmen geschult. Einen jungen, modernen Menschen spricht man so an, also man sagt, junge Frau oder junger Mann, möchten Sie bitte mal etwas probieren. Oder wenn jetzt eine ältere, gepflegte Dame kommt, dann sagt man, gnädige Frau, darf ich Ihnen etwas anbieten? Typisches Verhalten von den Kunden, wenn man jetzt hinter der Theke steht und der Kunde will eine Fachauskunft, dann wird er meistens zum Mann gehen, um sich die Auskunft zu holen, zu dem Herrn Fachverkäufer mit Anzug und Schlips, als zu der Verkäuferin. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch relativ jung ist, da wird man also nie eine Qualifikation von Fachwissen zustehen. Wenn man dann nur sitzen kann und kassieren, das ist das einzige Schöne dabei. Und dann wird das Geld gebündelt und so weiter und dann wieder mal ein Hunderter runter und ein Tausend und noch mal ein Tausend, das ist die größte Freude dabei. Nachdem der Kunde Ware ausgesucht hat, bitten Sie ihn in verbindlicher Form zur Kasse, etwa mit einer Handbewegung in Richtung Kasse. Darf ich bitten, Sie machen mir eine ganz typische Verkaufsmethode im Kaufhaus ist die sogenannte Prämienmethode. Da werden auf veraltete Geräte oder einfach Geräte, die nicht gut gehen, sei es nun, weil sie irgendwelche Mängel haben, werden Prämien gesetzt, sind für den Kunden unsichtbar. Und ja, wenn dann irgendeiner ein Gerät will, keine Ahnung hat, dann wird man ihm natürlich selbstverständlich irgend so ein Apparat mit Prämie empfehlen. Es ist ja schließlich die einzige Chance, dass man das Gehalt verbessert. Da der Chef bemerkt hatte, dass die aus der Mode gekommenen Artikel, die Ladenhüter, umso rascher abgesetzt wurden, je größer die den Kommis versprochene Verkaufsprovision war, hatte er auf diese Wahrnehmung eine neue Geschäftsmanipulation begründet. Er beteiligte fortan seine Verkäufer am Verkauf aller Artikel. Er gewährte ihnen einen Prozentsatz auch von den geringsten Stoffresten, dem geringsten Artikel, der durch sie verkauft wurde. Eine Einrichtung, die unter den Kommis einen wahren Wettkampf hervorgerufen hatte, der den Geschäftseigentümern zugute kam. Dieser Wettkampf wurde schließlich zu seiner Lieblingsformel. Er wurde das organisatorische Prinzip, das er unablässig anwandte. Er erregte die Leidenschaften, brachte alle Kräfte in Bewegung, ließ die Großen die Kleinen verschlingen und stand sich gut bei diesem Kampf der Interessen. »Wir werden weniger bestohlen werden«, bemerkte Bourdoncle mit großer Befriedigung. »Sie hatten da eine ausgezeichnete Idee.« »Die zweite Möglichkeit, sich noch irgendeine Verbesserung rauszuschlagen, heißt aufzupassen, ob irgendwelche Personen sich an, naja, so heimlich an Sachen ranmachen, um irgendwas zu klauen, sind so meistens 50 Mark Kopfprämie ausgestellt. Auch selbst wenn man diese Person nicht überführen möchte und sich fernhält, es nicht melden will, macht man sich strafbar, falls man von jemand anders dabei beobachtet wurde und ist dann selbst dran. Das heißt also, man verliert die Arbeit. Ich habe mich dann immer so verhalten, wenn ich irgendwie was bemerkt habe, bin ich zu den Leuten hingegangen und habe gesagt, na, was hätten sie gern? Und so habe ich dann die Sache verhindert. Es gibt auch, naja, so eine Befriedigung, dass man dem Kaufhaus eine auswischen kann, wenn man zum Beispiel einen Kunden an der Ware sieht und denkt, na, der hat bestimmt nicht viel Geld, und zu ihm hingeht und sagt, du hör mal, das kriegst du doch da und da viel billiger. Ja, schauen sie dich dann ganz doof an. Aber meistens gehen sie dann und kaufen es dann dort. Die Gefahr des Diebstahls, gerade in dieser Branche, ist ja sehr groß, nicht? Und die Sachen sind klein, die kann man ja schnell verschwinden lassen. Es ist ja nicht ein großes, sperriges Ding. Sowas gibt es ja nicht, bis auf die großen, breiten Armbänder, die vornehmlich von den Fleischersgattinnen gekauft werden mit den dicken Unterarmen. Aber es ist so, wenn wir eine Kollegin zum Beispiel beim Diebstahl beobachten und melden, das kriegen wir 1000 Mark Prämie dafür. Und das ist ganz klar, dass man da, also ich mache es nicht, aber ich habe das Gefühl manchmal, dass man laufend beobachtet wird von den Kollegen. Und vielleicht würde ich auch, wenn ich sehen würde, dass eine Kollegin was eingesteckt hat, vielleicht würde ich es auch melden. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich es machen, nicht 1000 Mark, sind eine Menge Geld. Ein Selbstbedienungsladen oder ein Kaufhaus wird immer Diebstahl vorhanden sein. Die werden immer versuchen, weil ja das Angebot so groß ist und weil man dann so viel Geld hat, ja auch nicht jeder verdient. Und dann gibt es ja auch hauptsächlich Leute, die gar nicht nötig haben. Das nennt man Kleptomanie. Und wenn sie erwischt werden, ist es bitter, dann möchten sie alles rückgängig machen, nicht? Aber so geht es ja nun auch nicht. Es muss ja eine Abschreckung da sein, auch für die anderen. Wenn ich jemand sehe, der hat etwas entwendet, dann guckt man sich erstmal den Menschen an, ist er krank oder ist er unter Alkohol oder verkalkt, gibt es auch Leute, das merkt man ja nicht. Dann ist man höflich und geht hin und sagt, würden Sie bitte aus der Tasche rausnehmen, im Korb legen. Dann müssen wir erst abwarten, bis der Kunde durch die Kasse geht. Vorher können wir nicht einschreiten. Es kann ja passieren, dass er plötzlich doch noch sich überlegt, ob er nicht die Ware bezahlt. Und hat er es nicht getan, dann wird kontrolliert laut seines Bons. Die Polizei wird nur gerufen, wenn derjenige sich weigert, seinen Ausweis rauszugeben und anzugeben, seine Adresse. Dann spielt man später noch Zeuge, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte. Und derjenige, der den erwischt hat, bekommt eine Prämie von 50 Mark. Bei Diebstahl ist sowieso so eine Sache. Am besten ist, man merkt es gar nicht. Gewährte Prämien und übertarifliche Zahlungen sind nicht Bestandteil. Ja, bis um ca. 12 Uhr fängt meine Tischzeit an, die 2 Stunden dauert. Zwischendurch kommen viele Abteilungsleiter zu uns, Einkäufer und Abteilungsleiter zu uns, natürlich auch Substituten oder auch Verantwortliche. Und jeder bekommt, wenn er das Büro verlässt, eine klipp und klare Antwort, wo er etwas mit anfangen kann. Wo er auch die Verantwortung für übernehmen kann. Ja, nachmittags nochmal ganz kurz ein Aufriss, ein Durchgang des Haus. Hier und da Kontaktgespräche führe mit dem Abteilungsleiter. Auch hier wiederum Entscheidungen fällen, klipp und klar. Nachmittags nochmal wiederum eine Kurzbesprechung, je nachdem was angefallen ist. Besuche, auch hier wiederum eine glasklare Auskunft, klipp und klar, damit die Leute etwas mit diesen Entscheidungen, die dann gefällt werden, auch etwas anfangen können. 69 bitte. Die sozialen Einrichtungen, ich finde, die sind hervorragend gelöst. Hat man dann in der Mittagspause, ist man dann glücklich oben gewesen. Ich bin ganz unten, die Kantine ganz oben. Dann isst man ganz schnell das Essen runter, damit man möglichst viel Zeit hat, um sich noch schnell auf die Liege zu legen, die Füße auszuruhen. In meiner Riesenkantine. Eine Nichtraucherkantine, ein Essen. Nicht nur ein Essen, sondern zwei Essen und dann noch ein Diätessen dazu. Also ich finde, die leben wie Gott in Frankreich. Ich habe da immer die alten Verkäuferinnen bewundert, die Füße schon umwickelt. Da hat man richtig Mitleid. Wenn ich dann mittags im Liegeraum mich mal kurz abgelegt habe, dann haben manchmal die Liegen gar nicht ausgereicht. So viel standen da und wollten auch mal sich ausruhen. Wir haben riesen Ruheräume. Kein Ton gesagt werden kann. Darf. Stehen Betten drin, stehen Liegen drin, Decken drin zur Verfügung. Es war mein Wunsch, in Schmuck zu arbeiten, aber nur nicht unbedingt Schmuckverkäuferin zu werden. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich Goldschmiedin geworden. Wenn ich das Glück gehabt hätte, früher schlauer zu sein als heute, wäre ich sowieso nie eine Verkäuferin geworden. Ich hätte so einen Beruf gern gehabt, sagen wir als Tierpflegerin oder als Tierfotografin oder eventuell als Tierärztin. Aber dafür bin ich ein bisschen zu schwach. Ich habe zwar ein Segelboot und auch einen Garten, um den ich mich sehr gerne kümmere, aber leider zu wenig Zeit habe. Ich sage immer, meine Arbeitszeit, die versaut mir mein ganzes Leben. Es gibt so schönes andere, noch was anderes zu machen. Ja? Ich würde zum Beispiel anfangen, mal zu malen. Ich würde Mode zeichnen, das liegt mir auch ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen künstlerisch begabt. Zum Beispiel, ich würde gerne mir meine Wohnung selbst gestalten und so zu machen, aber ich kann jetzt nicht, weil ich die Zeit nicht für habe, denn ich bin abends so kaputt, weil ich körperlich mitarbeite. Ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen weiterbilden, ein bisschen reisen. Ja. Raumberuf in der heutigen Zeit, würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, ob schon auch die Werbung heutzutage sehr aufreibend ist. Ich glaube, das wäre vielleicht in Zukunft. Und da die meisten Herzinfarkte auftreten, würde ich vielleicht da einsteigen. Die Wochenenden sehen bei mir so aus. Man wartet ab, bis man weiß, was umgesetzt worden ist. Glasklar, dass das eingeschätzt man interessiert. Na, und sehnsüchtig zwischen 3 oder 3:30 wartet die Frau schon. Wie sieht es dann aus, Frau mit Kind? Ich kann nur eines zu dem Beruf des Einzelhandelskaufmanns sagen. Mein Sohn wird es nie. Wie sieht es dann natürlich aus? Ja, umziehen, freie Zeit. Man ist froh, wenn man in die Jeans reinschlüpfen kann. Und dann irgendeine Freizeitbeschäftigung. Was hat man? Filmen, Foto und natürlich den Fußball. Den haben wir und suchen natürlich jede freie Minute an der frischen Luft zu sein. Ja, das Wochenende läuft so ab. Wenn ich Dienst habe, dann hat meine Mutter meinen Sohn. Hat meine Mutter mal keine Zeit fürs Kind oder ist gerade verreist, da muss ich zu Hause bleiben, da ich das Kind nirgendwo anders unterbringen kann. In Berlin kann man Katzen und Hunde haben, aber keine Kinder. Kinderort ist dabei. Natürlich ist er da. Selbstverständlich, auch davon sollte man Gebrauch machen, wird zu wenig Gebrauch von gemacht. Das ist mir in einigen Häusern schon wieder hergegangen ist und haben ihn abgeschafft. Da muss ich da bei meiner Mutter stellen noch eine Tasse Kaffee trinken, unterhalten wir uns, wie der Tag verlaufen ist. Und ich dann wieder zu Hause bin, ist es 9:30, da habe ich auch so meinen langen Sonnabend, also von den so kurzen Sonnabend gehabt. Ja, dann fange ich erst an, schnell die Sachen noch schnell, die waschen werden müssen, in die Waschmaschine zu schmeißen. Und dann so die Maschine, also muss ich noch so lange aufbleiben, bis die Maschine praktisch fertig ist. Dann die Wäsche rausnehmen, aufhängen und dann praktisch inzwischen noch das Kind baden und alles zwischendurch noch machen, ja. Ich sage, es ist sehr anstrengend. Und sonntags, naja, denn sonntags verspreche ich meistens, dass ich mit ihnen in den Zoo gehe oder aber mit ihnen spazieren gehe, um ihnen etwas anzubieten, da wo ich praktisch in der Woche keine Zeit zu habe. Am liebsten würde ich zu Hause bleiben und fernsehen, aber ich habe einen Freund, mit dem wohne ich zusammen und dem kann ich das nicht zumuten, der geht gerne aus. Na, und dann als Hobby handarbeite ich eigentlich ganz gerne. Ich stricke und häkle viel, das brauche ich als Ausgleich. Keine Zeit weder zum Lesen, noch was ich gerne hätte selbst machen würde, mal wieder stricken oder sticken. Keine Zeit mehr, weil die Hausarbeit und der Beruf und die Kinder einen auffressen. An für sich war mein Traumberuf Damenfriseur mit Kosmetik. Aber leider war es für meine Zeit damals sehr schwer. Man wollte überall Abi haben. Trotzdem mache ich es nebenbei mal. Wenn jemand abends nicht so richtig flott aussieht, dann nehme ich mir einen spitzen Kamm und dann wird 1, 2, 3 ihr Zauber, dann kommt die raus mit einer Frisur. 87 bitte. Die Ware verlässt du mich. Was ist's mit Ihrem Seidenstoff, Ihrem Paris Bonheur, von dem alle Zeitungen schreiben?« begann Madame Marty ungeduldig. »Oh«, erwiderte er, »das ist ein ganz außerordentlicher Artikel. Geschmeidig, dauerhaft. Sie werden ihn ja sehen, meine Damen. Und Sie werden ihn nur bei uns erhalten, weil wir das ausschließliche Verkaufsrecht erworben haben.« »Wirklich? Einen schönen Seidenstoff für 5,60 Francs?« rief Madame Bourdelais begeistert. »Das ist unglaublich.« Dieser Seidenstoff, für den bereits in den Zeitungen Reklame gemacht wurde, spielt in dem Leben dieser Damen eine wichtige Rolle. Sie sprachen von ihm, sie nahmen sich vor, ihn zu kaufen, und Verlangen und Zweifel verzehrten sie. »Wir haben noch andere Stoffe, die durch ihre Billigkeit und Pracht überraschen«, fuhr Mouret in seinem singenden Ton fort. »So kann ich Ihnen unser Cordor empfehlen, einen Taft von unvergleichlichem Glanz. Unter den Fantasieseidenstoffen sind reizende Dessins, die unser Einkäufer unter Tausenden von Mustern ausgewählt hat. Und was Samte betrifft, da werden Sie bei uns die reichste Kollektion in Farben finden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass man dieses Jahr viel Tuchstoffe tragen wird. Sie werden ja unsere Matelassee, unsere Cheviots sehen.« »Etwas für den Nachmittag, vielleicht laufen Sie heute schon so am Strand spazieren. Nicht am Strand, aber vielleicht auch am Kurfürstendamm. Ein Zweiteiler, dir von Karin gezeigt. Konfektionierter Schnitt. 700. Und in der Modefarbe weiß Silber gehalten. Zeitlose Eleganz. Auch meinem Herrn, was 1920 schon aktuell war, feiert 1975 auch wieder Triumphe. Ein sehr eleganter Rock, original aus Paris. Beachtenswert, er ist sehr eng geschnitten, vorne raffinierte Knopfleiste, im modischen Grün dieser Saison gehalten. Ein Spitzenmodell, 110 Mark, und für zurzeit im Tag in einer Bluse, auch hier wieder im passenden Farbton gehalten. 60 Mark. 70. Die Abteilung für Warenübernahme befand sich im Souterrain auf der Seite der Rue Neuf-Saint-Augustin. Hier öffnete sich über dem Trottoir ein vergittertes Fenster, bei dem die Rollwagen die Waren abluden. Diese wurden zunächst gewogen und dann auf einer Rutsche hinabgelassen, deren Holz- und Eisenteile durch die an ihnen sich reibenden Ballen und Kisten glänzend geworden waren. Alle ankommenden Sendungen nahmen ihren Weg durch diesen klaffenden Schlund. Es war ein unaufhörliches Verschlingen, ein Erguss von Stoffen, der wie ein Gebirgsstrom hinabrutschte. Besonders zur Zeit der großen Saisonverkäufe entsandte die Rutsche in das Souterrain einen unversiegbaren Strom. Leoner Seidenwaren, englische Wollstoffe, flandrische Leinen, Elsässer Kalikos, Kattun aus Rouen, und oft standen die Rollwagen in langer Reihe da. Die mit der Übernahme der Sendung beschäftigten Kommis rings um den Chef hörten lächelnd zu. Er hörte sich gern sprechen und wollte immer Recht behalten. Das Verhältnis zu den Verkäuferinnen bilden wir uns wenigstens ein, das ist herzlich. Wenn wir durchs Haus gehen, haben wir schon das Gefühl, und jeder eigentlich, sei es der kleine Lehrling, sei es kleine Lehrling nicht, sondern der Auszubildende, neuerdings, dass er sich an uns wenden kann, jederzeit, er wird nicht abgekanzelt. Jeder kann mit uns mit Sorgen zu uns kommen. Natürlich kommen sie auch mit privaten Problemen zu uns. Und auch in privaten Problemen, meistens dann in einer hektischen Situation, kommen sie dann und versuchen wir sie natürlich, nun komm, dann nimm erstmal Platz. Und dann geht es los und dann werden auch diese privaten Probleme nach Möglichkeit unter vier Augen geklärt. Jeder Betriebsangehörige soll allen Mitarbeitern Achtung entgegenbringen und sie so behandeln. Dadurch, dass ich gelernte Fotografin bin, ist mir rein theoretisch viel leichter möglich, zum Substituten aufzusteigen. Am Anfang wird man als Gelerntes, als Fachkraft eingestellt, bekommt also 200-300 Mark mehr gegenüber denen, die schon eine Weile da sind und viel mehr Berufserfahrung haben und eigentlich die Leute viel besser qualifizierter bedienen können. Bei uns gibt's 3 Stufen, also Einstufungen von den Verkäufern. Das sind einmal die Fachverkäufer, die rein Fotogeräte und so weiter verkaufen. Das sind also die angesehensten und die sich für das Beste halten. Dann kommen die Leute, die im Karree sitzen, nicht sitzen, sondern stehen, die Bilder, Filme und so weiter annehmen. Und dann gibt es noch die Letzten, das sind die im Sonnenbrillenstand. Vor dem drückt man sich immer und da steckt man dann auch ganz gern einen Lehrling hin, der da zwar nichts lernt, aber wenn man eben keine Aushilfskraft hat, dann kann der das so übernehmen. Sonnenbrillen verkaufen, das ist saisonbedingte Sache. Am Anfang, bevor die vielen Touristen kommen, steht man da also stundenlang rum, ohne irgendetwas zu verkaufen. Setzen darf man sich nicht, Zeitung lesen darf man auch nicht, da steht man dann da und weiß überhaupt nichts, was man tun soll. Reden ist sowieso verboten oder zumindest nicht gern gesehen. Man steht also ziemlich hilflos vor diesem Verkauf. Die Schwierigkeit ist noch nicht mal die Arbeit, nur es liegt daran, dass es meistenteils eine falsche Organisation ist. Entweder treten wir uns alle auf die Beine oder ist keiner da. Manchen Tag ist es so, dass man doch nicht mal aufs Klo gehen kann. Wenn wir dürfen doch nicht die Kasse allein lassen. Also müssen wir rufen, dass jemand kommt und uns ablöst. Das können wir selbst als Verkäuferin gar nicht ändern. Das liegt an der Oberschicht, also an die Verwaltung. Ungelernte werden bei uns aufgenommen. Es liegt nur an der Initiative des Einzelnen. Dass er mitmacht, dass er an den Schulungen teilnimmt. Und immer teilnimmt an den Schulungen. Da steht ihm gar nichts im Wege. Besteht ein Ausbildungsrahmenplan? Na glasklar. Und da braucht er sich nur entfalten. Aufstiegsangst ist jedem gegeben, wer den Mut hat, es durchzustehen. Die meisten haben ja nicht den Mut dazu. Weil eben im Kaufhaus doch hauptsächlich ältere Frauen tätig sind und die Jüngeren nur für kürzere Zeit sehen das auch hauptsächlich als Übergangsmöglichkeit an und träumen doch von ihrer schönen und vorteilhaften Hochzeit, sie dann nicht mehr arbeiten müssen, was dann auch eintritt, weil sie ja auch Kinder wollen. Und danach sieht es dann so aus wie bei den meisten älteren Frauen, dass sie eben wieder arbeiten müssen. Sie machen eine 3 Jahre Lehrzeit durch, arbeiten hauptsächlich bei uns in der Abteilung 24 Stunden, also ungefähr die Woche. In die andere Zeit werden sie geschult von der Firma und von der Berufsschule. Die Firma macht sehr viel für den Lehrlinge, also hauptsächlich das ganze Theoretische. Schreibarbeiten, Rechnen, was also dazu gehört und für später, nicht? Da ja immer weiter die Wirtschaft sich entwickelt, müssen die auch etwas voraus sein, nicht? Und wenn so ein Lehrling ausgelernt hat und die Firma behält ihn, weil er gut ist, dann kann er eines Tages Substi-Anwärter werden. Hat er dies geschafft, ist er Substi. Und als Substi hat er ja sehr viele Möglichkeiten, bei der Firma hochzukommen. Man kann den Einkäufer werden, man kann sogar Hauschef werden. Man kann zum Beispiel Direktor werden. Ist zwar ein langer Weg, aber wer sich hinterklemmt, der schafft es auch. Die haben immer sehr viele Lehrlinge. Und wie das so üblich ist, auch hier stellen sie mehr Lehrlinge ein, als sie tatsächlich brauchen, damit man noch innerhalb der Probezeit oder kurz vor Schluss der Probezeit die entsprechenden Leute von einem Tag auf den anderen entlassen kann. Wir hatten auch einen Lehrling, das ist sowieso auch so ganz typisch für ein Kaufhaus, die schreiben so und so viele Lehrlingsstellen aus, die Mädchen kommen und Jungs, dann werden sie vom eigenen Haus getestet, für was sie sich eignen. Manchen redet man dann ein, dass sie sich für Foto eignen, dass sie sich für Spielwaren eignen. Und bei uns, das Mädchen, hat man auch gesagt, dass sie sich also speziell für Foto eignen würde. Hat bisher noch nie ein Fotogerät in die Hand genommen. Ist dann bei der praktischen Prüfung durchgefallen. Und jetzt hat sie nicht mehr gepackt und ist jetzt eben als Ungelernte. Nach der Lehrzeit ist es sehr, sehr schwierig. Oft genug bei jungen Leuten. 18, 20 Jahre, gerade das Erlebnis. Es kommt die Freundin dazu oder der Freund kommt dazu, das Heiraten kommt dazu. Auch diese Durststrecke, die warten wir ab. Nicht so, dass wir dann in eine Zwangsjacke stecken und sagen, du musst jetzt Substitut werden oder etwas. Nein, auch die Zeit lassen wir überstehen. Die lassen wir ihn überstehen, echt. Weil wir ganz genau wissen, das ist so eine Schleuderzeit, die dauert vielleicht 2 Jahre, dann ist die auch vorbei und dann besinnt er sich wieder, sei das Kind dazwischen gekommen. Und wenn er weitermachen will, dann klappt es auch. Dann geht es auch da weiter. Dann fassen wir ihn dementsprechend wieder an. Und wenn er sich anfassen lässt, dann haut das auch wieder hin. Meine Vorgesetzten sind ganz reizend zu mir. Wenn ich irgendeine Frage habe oder habe eine Bitte, dann wird die sofort erfüllt. Also ich hatte war ich erst ein Jahr vorne bei Süßwaren und da hat es mir natürlich nicht so gut gefallen. Da bin ich natürlich immer angeeckt. Also ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich arbeite halt für ein Pferd und trotzdem war alles nicht richtig. Und seit ich nun hinten in einer anderen Abteilung bin, geht's wunderbar, ja. 33 bitte. Alles, aber nicht bei Fisch. Erstmal riecht man so schrecklich und zweitens kommt man da so schnell nicht wieder weg. Also, es gibt sogar 3 Seiten in die Parfümerieabteilung. Es gibt die pflegende Kosmetiker, es gibt die verschöneten Kosmetikerin und es gibt die gut riechenden Parfum, Eau de Cologne, Desodorant und wie die alle heißen. Aber im Grunde genommen ist das so, dass die Mädchen, die da stehen, kein perfekt Kosmetikerin sind, in der Sinn, wie ich das verstehe. Wenn ich ein perfekt Kosmetikerin sein will, müsste ich zumindest ein paar Monate Medizin studiert haben, Hautbeschaffung studiert haben. Es ist aber nicht der Fall. Sie bekommen, wo ihr jeweiligen Arbeitgeber einen Kursus für trockene Haut, fettige Haut, normale Haut, mischende Haut. Aber im Grunde genommen ist das noch nicht mal das Richtige. Also schön zu sein ist kein Problem. Falschen Wimper, roten Lippen, na sagen wir angeklebten Eyeliner, ein bisschen Wangenroten, falschen Zehen, falschen Buß und schon ist die Puppe fertig. Aber man muss sie früh morgen 6 oder 7 sehen in der Badestube. Ohne alle drum und dran. Wenn sie dann noch schön ist, dann ist es schön von Natur aus. Mit dem Begriff Schönheit ist nur eingedient, und zwar die Kosmetikenfabriken, die Cremehersteller, die Parfumhersteller, die Schminkenhersteller. Es kann ein Mann einen ganz dicken, langen Nase haben und er hat wunderschöne Augen, blauen Augen, grüne Augen, braune Augen. Und er gefällt mir in der Ganzen. Seine Art zu gehen, seine Art zu sprechen, seine Art zu lächeln. Seine Hände gefallen mir eventuell. Dann ist er für mich schön. Bei mehreren Posten benutzen sie. Wenn du nun die alten Weiber anschaust, die ehrgeizigen Männer, dann kannst du dir natürlich vorstellen, wie das in der Gewerkschaftsarbeit aussieht. Die einen haben Angst, damit sie ihre Aufstiegschance vermindern, machen also den Mund nicht auf. Und die anderen, denen ist es wurscht, verstehen sie sowieso als Zweitverdiener. Dass da was zustande kommt, ist ja nicht im Traum zu denken. Die einzigen, die manchmal noch sich ein bisschen zusammentun, das sind die Lehrlinge. Die sehen sie in der Schule, Im Betrieb selbst geht ja alles anonym vor. Man kennt sich von Abteilung zu Abteilung kaum. Höchstens irgendein sehr gut aussehender junger Herr interessiert sich für die Mädchen aus der Kosmetikabteilung. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man sich untereinander kennt. Von der Abteilung geht man vielleicht zwischendurch mal ein Saufen, aber sonst passiert da kaum was. Ich habe auch bis jetzt noch keine Chance gehabt, die Leute von der Gewerkschaft kennenzulernen. Es gab keine Betriebsversammlung bisher. Die Herren vom Betriebsrat, zu denen traue ich mich auch nie einfach hochzugehen, um zu fragen, stellen Sie sich mir mal vor, ich möchte Sie jetzt gerne mal kennenlernen, was kann man hier machen? Das Einzige, was ich mal so ausgenützt habe, war, dass ich, als ich nach 3 Tagen immer noch Kopfschmerzen hatte, dass ich mal hochging und mir mal eine Tablette geben ließ. Die haben mir dann Blutdruck gemessen und da kam ich mir schon ganz toll vor, dass sie da sich so um mich kümmern und ich eine Stunde ausruhen durfte. Wichtig ist noch, dass eben Kaufhaus auch der Gewerkschaft für Kleinhandel angeschlossen ist. Dass also die ganzen Kleinhändler, Einzelhändler, die kleinen Läden da eingegliedert sind und dadurch eine schwache Gewerkschaft ist. Und das macht sich natürlich dann auch aufs Kaufhaus bemerkbar. Die meisten Angestellten unserer Branche sind fast gar nicht in der Gewerkschaft. Über meinen Betriebsrat kann ich gar nicht sagen, der ist ja so doof, wenn man ihm eine Frage stellt. Er weiß nie etwas, dann sagt er ja, ich werde nachsehen, ich rufe nachher an. Und wenn er das gesagt hat, hat er das sowieso wieder vergessen. Es ist auch ganz gut, dass man einen Betriebsrat einerseits hat. Auf der anderen Seite ist es auch wieder schlecht für den Betriebsrat, denn er kann sich ja auch nicht alles erlauben, denn er wird ja mal vom Betrieb bezahlt. Also muss er hauptsächlich erstmal für die Firma sein. Ist er nicht für die Firma, dann muss er gehen. Früher habe ich mich auch sehr viel mit Politik beschäftigt, aber seitdem ich diesen Job habe, bleibt mir keine Möglichkeit. Dazu bin ich auch dann meist abends etwas zu abgespannt. Ich sehe zwar die aktuellen Fernsehsendungen und so, aber dass ich mich damit hundertprozentig befasse, kann ich nicht behaupten. Es gibt ja Waren, die billiger sind und dann gibt man noch Prozente, nicht? Und da wird das größte Teil bei Lebensmitteln, kaufen sie Sonderangebote, kriegen sie auch noch Prozente teilweise. Aber auf die anderen Artikel im Hause, es gibt ja 15% Rabatt. Und das macht eine ganze Masse aus. Wenn einer von 2000 Mark kauft einen Artikel, hat er 300 Mark gespart. Und haben oder nicht haben. Mit anderen Worten, wir lassen das Geld in der Firma, was wir dort verdienen. Unsere Gehälter sind gar nicht angemessen auf das, was wir leisten müssen. Ich bin mit meinem Verdienst im Ganzen ganz gut zufrieden. Mein Gehalt, ob das angemessen ist, das kann ich bestimmt nicht sagen. Das glaube ich nicht, dass es angemessen ist, das Gehalt. Ich bin der Meinung, dass Verkäuferinnen ganz generell unterbezahlt sind. Ich bin zufrieden, wenn man sieht, was andere Konzerne zahlen. Ja. Aber wenn man sieht, was die Konzerne verdienen, steht es in keinem Verhältnis zu unseren Löhnen. Es ist ihnen untersagt, es ist ihnen untersagt, untersagt, untersagt, den Katzenstand. Festzustellen, das Geld, es gibt natürlich nicht nur Mode für den Morgen, Mittag oder Nachmittag, sondern irgendwann einmal wollen Sie auch weggehen. Vielleicht ins Theater, ins Kino, in die Oper oder ins Konzert. Auch da haben wir einige Vorschläge für Sie. Mode für den Abend. Im leuchtenden Blau gehalten, ein Anzeig aus Polyester-Chiffon. ganz blessiert, der Envers steht, mit angearbeiteten Cape, der Preis 460 Mark. Sorina präsentiert auch hier wieder Polyester Chiffon, breite, schwingende Arme, modernes Rot, ein sehr jugendliches Modell von 399 Mark. Die Handelsschlacht war im vollen Gange. Die Verkäufer hatten dieses Frauenvolk völlig in ihrer Gewalt, dass sie sich gegenseitig zuschoben. Die Stunde des fürchterlichen Schlusstanzes hatte geschlagen, in der die überheizte Maschine die Kolonnen der Käuferinnen heranführte und ihnen das Geld aus dem Leibe zog. Besonders in der Seidenabteilung herrschte ein schier wahnsinniges Treiben. Das Paris Bonheur hatte hier eine solche Menschenmenge versammelt, dass Hutin mehrere Minuten keinen Schritt vorwärts tun konnte, und Henriette, die in dem Gedränge fast erstickte, erhob die Blicke und gewahrte oben auf der Treppe Mouret, der immer wieder auf diesen Platz zurückkehrte, von dem aus er das Feld seines Sieges überblicken konnte. Das Gewoge im Innern übertönte jetzt alles von außen kommende Geräusch. Man hörte nicht mehr das Rollen der Fiaker, noch das Zuschlagen der Wagentüren. Inmitten des brausenden Verkaufslärms erhielt sich nur noch das Bild des unermesslich großen Paris, das so unermesslich war, dass es ununterbrochen neue Käuferinnen entsandte. In der regungslosen Luft, in der die von der Dampfheizung ausströmende Wärme sich mit dem Geruch der Stoffe vermengte, steigerte sich das Getöse, das durch das verschiedenartige Geräusch entstand. Durch das unaufhörliche Gestampfe, die an den Ladentafeln hundertmal wiederholten Phrasen, das in den Kupferschalen der Kassen erklingende Gold, das Rollen der Aufzüge, auf denen ununterbrochen die Pakete nach den Versandbüros in den Kellern befördert wurden. Und in dem feinen Staub, der die Luft erfüllte, schien alles zu verschwimmen. Man vermochte die einzelnen Abteilungen nicht mehr zu unterscheiden. Man sah nicht einmal mehr die Toiletten, nur die Frisuren schwammen obendrauf mit den bunten Federn und Bändern. Einige Herrenhüte bildeten darunter schwarze Flecken, während der bleiche Teint der Damen unter der Ermattung und Hitze die durchsichtige Färbung der Kamelie annahm. Hutin hatte endlich dank seinen kräftigen Ellbogen den Damen, denen er voranging, einen Weg gebahnt, jedoch oben angekommen, fand Henriette Mouret dort nicht mehr, der sich mit Valognosc in das dichteste Getümmel gestürzt hatte, um diesen vollends zu betäuben. Und da er auch selbst das Bedürfnis empfand, in dieses Meer von Erfolg zu tauchen. Ihm verging fast der Atem. Ihm war, als müsse er seine ganze Kundschaft ans Herz drücken. Langsam verlief sich die Menge. Glockenschläge hatten bereits in Zwischenräumen von einer Stunde die beiden ersten Abendtafeln angezeigt. Die dritte sollte soeben stattfinden. Und in den allmählich sich leerenden Abteilungen blieben nur noch einige verspätete Kunden zurück, die in ihrer Kaufwut der Zeit nicht achteten. Von draußen drang nur noch das Geräusch der letzten Fiaker herein. Das Innere des Ladens glich einem Schlachtfelde, das noch von dem unter den Stoffen angerichteten Gemetzel dampfte. Pelzstücke bedeckten den Boden, die Konfektionsartikel waren da aufgehäuft wie außer Gebrauch gesetzte Soldatenmäntel. Die Spitzen und die Wäschestücke, die hier auseinandergefaltet und zerknittert überall verstreut waren, ließen die Vermutung rege werden, dass hier ein Volk von Frauen in einer wilden Lust an Wandlung sich entkleidet habe. Die erschöpften Verkäufer lagerten nun inmitten der Verwüstung ihrer Fächer und Ladentafeln, die aussahen, als wäre ein wütender Orkan über sie hingegangen. Beachten Sie stets den Grundsatz! Erst das Geld, das Geld, Geld, dann die Ware. Es gibt keinen Grund, diese Regeln zu durchbrechen. Als Als Denise am Abend zu ihrer Schlafstube hinaufstieg, musste sie sich an den Verschlag des schmalen Korridors stützen. Nachdem sie ihre Kammertür geschlossen, sank sie sofort auf ihr Bett. So schmerzten sie die Füße. Lange Zeit betrachtete sie mit stumpfsinnigem Blick den Toilettentisch, den Schrank. Die gewöhnliche Einrichtung eines Hotel Garni. Dann sah sie ihr Seidenkleid an. Diese Uniform war ihr lästig. Ihr kam der kindische Gedanke, ihren Koffer zu öffnen und ihr altes Wollkleid wieder herzurichten, das auf der Lehne eines Stuhls liegen geblieben war. Doch nachdem sie dieses ärmliche Gewand angelegt hatte, überwältigte sie die Aufregung. Das schon seit dem Morgen unterdrückte Schluchzen brach sich plötzlich in einem Strom heißer Tränen Bahn. Sie war auf das Lager zurückgesunken. Sie weinte, als sie der beiden Kinder gedachte. Sie weinte in einem fort, ohne die Kraft zu haben, die Schuhe auszuziehen, wie trunken von Müdigkeit und Trauer. Ach Gott, was soll ich dazu sagen, meine Feierabend. Ich bin glücklich Besitzerin einen kleinen Vierbeiniger. Den habe ich schon 14 Jahre. Und da muss ich mal ganz schnell nach Hause kommen, denn er wartete schon auf die Treppe. Ich bin um 7 Uhr zu Hause. Dann begrüße ich meine Katze. Dann sehe ich die Abendschau. Dann gucke ich mir noch was Interessantes an im Fernsehen. Entweder ein bisschen politisch oder mal ein gutes Fernsehstück. Einen kleinen Kanarienvogel habe ich auch. Eine Schildkröte habe ich auch. Ich habe sehr wenig Freizeit durch die Abendschule. Fängt 17:45 an. Das Kaufhaus geht bis 18:30. Ich habe mich sehr gewundert, dass es da keine späteren Kurse gibt. Es ist doch eine Abendschule für Berufstätige. Aber es war nichts zu machen. Die fangen alle eher noch früher an. Da sagte man mir dann im Büro, da müssen sie sich eben einen anderen Beruf suchen, wo man eben um 5 Uhr Feierabend hat oder um 4. Da darf man dann auch weiterlernen und weiter studieren. Aber die Verkäuferinnen, die dürfen eben sich nicht weiter qualifizieren. Ja, ich habe mich dann, habe ich meinen Chef, einen Abteilungsleiter gefragt, wie das wäre. Ich möchte zur Abendschule gehen. Ich muss eine halbe Stunde früher gehen. Ich muss also schon um 6 Uhr gehen, um 7:45 dort zu sein. Da gesagt wird, schauen, was sich machen lässt. Und da hat man mir doch tatsächlich die halbe Stunde geschenkt. Ich komme also kurz vor, ja, so um 10 immer abends heim. Ich sehe meinen Freund, mit dem ich zusammenlebe, der ist in der Ausbildung. Den sehe ich noch 10 Minuten. Dann ist er müde. Ich bin dann noch nicht müde. Wir haben nur eine Einzimmerwohnung. Das wird sehr schwierig. Ich kann dann noch nicht schlafen, bin noch aufgedreht. Da wir uns so selten sehen, haben wir uns schon ziemlich entfremdet. Das heißt, Abendschule ist eben doch nicht die Chance, dass man weiterkommt, weil man das eben kaum durchsteht. Ich bin auch noch mir sehr unsicher, ob ich das eben die ganzen 4 Jahre schaffe, da abends kontinuierlich auf die Schule zu gehen. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob mir da nicht die Partnerschaft, die Freundschaft mit meinem Freund viel wichtiger ist, dass das nicht auseinandergeht, als dass ich da 4 Jahre lang abends auf die Schule gehe. Verheiratet bin ich nur am Wochenende. Meine Feierabende mache ich mir ganz gemütlich. Wenn ich nach Hause komme, wird schön gebraust und Armbrot gegessen. Und dann lege ich mich lang und dann gucke ich fern. Oder wenn im Fernsehen nichts drin ist, dann habe ich ein hübsches Buch und da lese ich den schön draußen. Dann setze ich mich einen Augenblick hin und gucke in die Zeitung, gucke, was es im Fernsehen gibt. Also für mich müsste oder dürfte der Fernsehen nur aus lauter Krimi bestehen. Es darf aber nicht später werden als 10:30, 10:45. Denn ich muss viel schlafen. Dann gehe ich mal langsam zu Bett. Stehe ich früh morgen auf und dann geht es wieder den alten Trott wieder von vorne an. Und so vergeht ein Tag an dem anderen. Ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr und mehrere Jahre.